Wenn ein Presslufthammer dröhnt oder eine Motorsäge kreischt, dann ist das nicht unbedingt schön, aber laut. Und alles, was laut ist, ist gut, um ein neuer Disco-Sound zu werden. Techno heißt das akustische Chaos, das zurzeit bei Teens und Twens mega in ist. Mit Musik hat das Ganze nicht viel zu tun, eher mit einer Art Rauschzustand. Superschnelle Rhythmen beschleunigen die Herzschläge. Extreme Tonfrequenzen stimulieren bis zur Ekstase. Wir nutzen ihren Sound wie eine Droge. Technofans benutzen ihren Sound wie eine Droge. dich, du Schwein!